Wir beide zusammen, wir kennen uns so gut. Wir wissen fast immer, was der andere tut. Wir lachen und spielen, sind selten betrübt. Heute will ich dir sagen, schön, dass es dich gibt. Wir schauen